die sich über den Gegenstand geäußert hat, um den es heute gehen soll. Und eine andere Stimme hat ihn in das Reich geschlagen, wo das interesselose Wohlgefallen zugange sein soll. Insofern von beiden Stimmen gemeint ist, dass es im Leben um was Wichtigeres geht als um die Kultur, ist das in Ordnung. Die zweite Hälfte allerdings, die Heiterkeit und das interesselose Wohlgefallen, passt todsicher nicht auf die Kultur, mit der wir es heute zu tun haben. Das Referat will Argumente erläutern, die das Gegenteil begründen. Von wegen heiter, so ungefähr die erste These. Die Kultur ist eher unwahr und dumm. Von wegen interesselos dieses Wohlgefallen, die zweite These. Das Wohlgefallen, was sich einstellt beim Genuss der Kultur, ist eher sehr interessegeleitet, ist eher sehr unfrei, überhaupt nicht fein und spielerisch, sondern manchmal sehr niederträchtig. Beides hat, das soll die dritte These sein, seinen Grund in dem Verhältnis, in dem der Geist der Kultur zu der Abteilung steht, die der Schiller so mit Ernst des Lebens angibt. Darüber, aufgrund dieses Verhältnisses, entfaltet sie einigermaßen ideologische Wucht und darüber wird sie auch zum Grund, weswegen der Marxismus, der sich ja sonst ausschließlich mit den wichtigen Dingen im Leben abgibt, auch mal die Kultur ernst und wichtig nimmt, für 2 Stunden. Das soll geschehen in Form der Analyse von 3 Kulturereignissen, die die letzten Zeiten ein wenig beherrscht haben. Und zwar erstens eine Analyse des Kulturskandals und den Autor eines Buches, der, wie jeder weiß, von einem schwarzen Pfeil verfolgt wird. Zweitens der Konjunkturen, die die Rede von der sogenannten kulturellen Identität oder der multikulturellen Vielfalt oder der multikulturellen Gesellschaft oder auch bloß nationale Identität gegenwärtig verzeichnet. Und drittens soll auch das deutsche Kulturstück Nummer 1, der Bundespräsident, bei der Besprechung einiger Widerlichkeiten des kulturellen Geistes von heute nicht fehlen. Falls Fragen, Stellungnahmen, Einwände vorhanden sind, so sollen sie jederzeit raus. Und falls jemand meint, die Kultur würde, ganz anders als es gewohnt ist, hier ein wenig geringer geschätzt werden, dann hat er erstens recht, soll aber, wenn ihm die Argumente hierfür nicht einleuchten, das tun, was er zu tun pflegt, die Kultur wichtig nehmen, sie ordentlich verteidigen und dann wird diskutiert, dass es kracht. Fangen wir an mit dem ersten Kulturwerk, das sind die famosen satanischen Verse und ihrer Rezeption, die, wie sich zeigen wird, sehr vielschichtig ist. Punkt 1, gewissermaßen die erste Ebene dieses Phänomens, die Kulturleistung Rushdis, ist der Autor. Die paar veröffentlichten Auszüge, die es gibt, es sind ziemlich gequälte Allegorien, vergleichsweise abstruse Fantastereien, Anspielungen auf Anspielungen von Traumsequenzen und so weiter. Die werden fürs Werk schon repräsentativ sein. Und im Übrigen hat der Autor das, was ihn bei der Abfassung seines literarischen Werkes bewegt hat, auch separat zum Besten gegeben. Also wird eine Beurteilung dieses Kunstwerks nach Form und Inhalt schon möglich sein. Wobei hier der Gesichtspunkt wichtig ist, mit dem es berühmt geworden ist, dieser Spaß mit den Propheten. Man muss zu Rushdie sagen, dass der an einer typisch literarischen Krankheit leidet. Das ist die sogenannte, also ich sage das so, kulturelle Unbehaustheit. Kulturelle Unbehaustheit. Der Mann fühlt sich weder auf dem indischen Subkontinent, wo er herkommt, wohl, da ihm dort die Lebens- und Geisteskultur im Wesentlichen arg europäisch verfremdet vorkommt. Er findet sie unecht, nicht ursprünglich. Noch fühlt er sich in England wohl, wo er schriftstellert, und dort auch aus ungefähr denselben Gründen. Eine ernstzunehmende Kritik an irgendwelchen Inhalten, die er an den Lebensformen, die ihm nicht schmecken, ausfindig gemacht hätte, hat er nicht. Das politische Treiben der Staaten, auf denen sich die Kultur, auf deren Boden sich die Kultur entwickelt, ist ihm wurscht. Imperialismus hält er für Kulturkolonialismus. Ihn dauert wesentlich Entfremdetheit in Sinnsphären und da ist er überparteilich und fühlt sich nirgendwo wohl. Den Islam, das ist eine Religion, hält er, ich zitiere, für eine der großartigsten Ideen, die je auf die Welt gekommen sind. Ich zitiere weiter. Wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Na gut, ist so besser. Also, ich fange nochmal an, den Islam hält er, ich zitiere ihn, für eine der großartigsten Ideen, die je auf die Welt gekommen sind. Und weiter im Zitat, für die nächste Idee von ähnlicher Größe den Marxismus. Das ist ziemlich konsequent. Das findet man bei Menschen von Kultur, Literaten häufiger, dass sie Ideen nicht nach ihrem Inhalt denken, sondern sie nach Groß und Klein scheiden. Und da passiert es schon, dass eine Theorie, die was erklärt, in etwa dasselbe ist wie der Glaube, der Gegensatz zum Wissen, und beides für gleich viel wertvoll gehalten werden. Was den Islam nun näher betrifft, so kritisiert Rushdie die Religion, ihren Inhalt, die Imagination einer Knechtsnatur und deren Verherrlichung in Gestalt des Schöpfers, dem man befohlen ist, nicht. Diese Geistesleistung ist für ihn nicht verkehrt, sondern, wie es im Zitat heißt, großartig. Zugleich trifft dieses Lob nicht die Religion selbst, sondern eben sie als Idee. Nun, von der wird die Religion einerseits schon nicht groß zu unterscheiden sein, weil eine ziemlich hanebüchene und falsche Idee ist sie ja schon. Andererseits wird an der Unterscheidung, auf die er hinaus will, deutlich, dass Rushdie, so wenig er einen Einwand gegen sie formuliert, zu ihr auf Distanz schon gehen will. Er reklamiert gegenüber allem unangetastet gelassenen religiösen Unfug, indem er ihn halt als Idee würdigt, für sich sowas wie intellektuelle Distanzierung. Er hat das Bedürfnis, sich von der Bornierung frei zu machen, die dem Glauben als solchen anhaftet, ohne dass er gegen die Bornierung selbst einen Einwand formulieren würde. Gegen den Inhalt des falschen Denkens, ohne dass er die Religion selbst verwirft. Es ist wie ein Glaubenszweifel, der sich das Recht herausnimmt, gegen seine eigene Befangenheit im Glauben anzutreten und dem darüber das verpflichtende Ernstnehmen der religiösen Bilderwelt als Bornierung vorkommt. Originalton Rushdie: Für mich ist es völlig legitim, dass es Dissens von der Orthodoxie gibt, nicht nur am Islam, sondern überall. Eine der Dinge, die ein Schriftsteller tun kann, ist es, zu sagen, dies ist die Art, in der du dich der Welt nähern sollst, aber es gibt auch andere Wege. Lass uns niemals glauben, dass die Art, uns die Welt anzuschauen, wie sie uns die Mächtigen lehren, die einzige ist. Denn wenn wir dies tun, ist dies eine schlimme Art der Selbstzensur. Keine Kritik der Religion also, soweit der erste Befund, liegt diesem geistigen Emanzipationsbedürfnis Rushdis zugrunde, sondern stattdessen, dies der zweite, wie der Hinweis auf Selbstzensur ja deutlich macht, das Bedürfnis nach einer intellektuellen Selbstreflexion mit dem Inhalt, dass der geistige Weg zur Welt, also wie es er ausdrückt, die Art, die Welt anzuschauen, die Weltanschauung und Sinngebung der Welt also, auf jeden Fall selbstgedacht sein will. Nun gilt das erstens ohnehin für jeden gedachten Fehler, hinter dem steckt immer ein intelligenter Kopf, der ihn sich ausgedacht hat. Und zweitens ist es beileibe keine Aufforderung, Unsinn möglichst besser nicht zu denken und vor der Aneignung zirkulierenden Blödsinns zu warnen. So aufklärerisch sich die Rede mit dem Hinweis auf Selbstzensur und der Warnung vor geistiger Entmündigung gibt, charakterisiert ist die Kulturtat Rushdis damit nicht. Er hat ja keineswegs als Freiheitskonvertit auf Aufklärung gepocht oder gar mit paar richtigen Einsichten falsche Einsichten, Auffassungen bekämpft und so für sie praktisch gesorgt. Er gab sich als Mann der Kultur vielmehr jede Menge Mühe, sein Antreten gegen die geistige Bornierung in der Religion über 600 Seiten hinweg in eine literarische Bilderwelt zu verpacken und so, wie das bei Literaten üblich ist, sein Urteil, seine Meinung in Form einer Botschaft für alle zu kleiden, die sich dann im Wege des Genusses an fantasierten Bilderwelten, das ist seine Dichtkunst, via Einbildungskraft, Nachvollzug der Einbildungskraft einfangen ließe. Darüber wird, dem Inhalt des Gedankens nach, aus dem Umstand, dass Rushdie sich als Intellektueller ein wenig von der islamischen Bornierung freimachen will, ein allgemein menschliches, geistiges Weltgesetz, dessen Philosophie auf Prosa gesagt jedermann vertraut ist und die sich liest wie ein einziger Aufguss all der Varianten des gedanklichen Wahrheitsverbotes, das unter dem Titel Skepsis ist geboten, Hybris der Vernunft an hiesigen Universitäten gelehrt wird. Der saublöde Widerspruch, dass ein Urteil der Erkenntnis den Inhalt formuliert, Erkenntnis ist nicht möglich, dass alles, was wir todsicher wissen, prinzipiell Nichtwissen sei, kommt aber hier nicht als Wissenschaftstheorie daher, sondern als Sinnzweifel einer ästhetischen Seele. Ich zitiere ihn wieder. Zweifel ist die zentrale Verfasstheit der Menschheit im 20. Jahrhundert. Eine der Erfahrungen, die uns als menschliche Rasse im 20. Jahrhundert widerfahren ist, war die, wie die Sicherheiten in unseren Händen zerbröckeln. Es ist unmöglich geworden, eine fixierte, sichere Meinung von etwas zu haben. Der Tisch, an dem wir sitzen, der Boden unter unseren Füßen, die Gesetze der Wissenschaften sind voller Zweifel. Alles, was wir wissen, ist vom Zweifel und nicht von der Sicherheit durchdrungen. Und dies ist die Basis der großen künstlerischen Bewegung der Moderne. Dieser Grundzweifel eines mündigen Intellektuellen in Form von Literatur dramatisiert, in der, das ist ja dann so üblich, fiktive Personen bei Rushdie in der dritten Reinkarnation durch Jahrhunderte reisen, Eingebungen der merkwürdigsten Art haben und sie noch merkwürdiger wieder von sich geben, und das alles im England unserer Tage, Was man aber nicht sicher wissen kann, weil dort die Städte auf Sand gebaut sind und sich auflösen, wenn es regnet. Also in Form ausgesprochen origineller Poesie übersetzt, das sind die satanischen Verse. Sie sind die romanhaften Schilderungen von Abgründigkeiten und Problemen eines Menschen, der sich die Schwierigkeiten der Befreiung von geistiger Bornierung zum Thema macht. Nun wäre von denen weit weniger Aufhebens gemacht worden, wenn nicht der Verfasser seinen Glaubenszweifel, seine Befreiung von Orthodoxie, wie er sich ausdrückt, nicht auch noch als Glaubwürdigkeitsproblem des Propheten des islamischen Glaubens inszeniert hätte. Hat er aber, und unter kundiger Zuhilfenahme der literarischen Vorlage des Koran, dem Mohammed, Stilmittel der Dichtung, übel nachgeredet. Ein Vielhurer soll es gewesen sein und auch andere Götter neben sich gehabt haben. Das verweist auf eine Schwäche des islamischen Glaubens, weil der Mohammed dort als Mensch, als bloße Sprachrohr und Dolmetscher der göttlichen Offenbarung von selbiger kündet, während wir Christen dem Heiland unmittelbar aufs Wort glauben können, weil der als Mensch gleich Gott ist. Alles nicht leicht nachzudenken, aber zu glauben geht es in beiden Fällen. Um dieses Stück Kultur bis hierher mal zusammenzufassen. Erstens, null Einwand, keine Widerlegung irgendeiner der Ideologien bzw. Sinnhaftigkeiten, auf die Rushdie Bezug nimmt. Zweitens, null Kritik, null Einwand gegen die Borniertheit des Glaubens. Stattdessen unter dem Titel des Antretens gegen Orthodoxie die literarische Verfremdung einer geistigen Haltung zur Welt, die, weil unter dem prinzipiellen Diktat des Zweifels stehend, in der Welt den letztbegründenden Sinn, auf den alles hinauslaufen soll, nicht mehr finden und glauben können will. Also drittens, die literarisch verfremdete, mystifizierte Reproduktion genau der religiösen geistigen Borniertheit, die die Stellung des Glaubens an sich hat. Allerdings, so, in dieser Fassung, erhält diese Bornierung, verglichen mit der Form, wie man sie im Glauben an den Koran vor sich hat, ungemein moderne Züge. Vom Sinn in Form des bindenden Wortes eines Propheten wird sich geistig distanziert, und zwar in Form einer endlosen Selbstreflexion über die Schwierigkeiten, aber auch über die prinzipielle Notwendigkeit einer geistigen Distanzierung. Die geht ausschließlich darin auf, den Willen zur Sinngebung zu problematisieren. Und dies alles nicht in den dürren Worten eines Urteils, sowas wäre ja sehr schnell gesagt und er sagt es ja auch sehr schnell und originell wäre es auch nicht, sondern eben literarisch zur Anschauung gebracht, in Form eines Stoffes, der ohne Nachdenken des Arguments, sondern im Wege der Einverleibung kunstvoll arrangierter Fantastereien auf Allgemeinheit pocht. So wird dann auch der Islam für den westlich gebildeten Kulturmenschen als Sinnangebot, als Idee eingängig und der ungemein aufgeklärte westliche Verstand unterhält sich eben dann in den allegorischen Welten eines Propheten namens Mahound mit seiner eigenen Grundüberzeugung, dass er im Prinzip zu mehr als zum Dogma, nichts Genaues kann man nicht wissen, nicht taugt, dass aber das Schärfste, was er vermag, die Vorstellung eines höheren, ideellen Zusammenhangs, einer geistigen Zweckhaftigkeit ist, der man sich geistig unterstellen kann, Sinn eben. Sinn ist ja die Suche nach der Ordnung, nach der Geordnetheit, nach einem herrschenden Prinzip, dem man unterstellt ist, jenseits der Ordnung, in der man lebt, die es gibt und jenseits der Herren, denen man gehorcht. Punkt 2. Dieses Werk hat eine Kollision der Kulturkreise hervorgerufen. Zunächst in Form des schwarzen Pfeils, woran man ja schon den fremden Kulturkreis merkt. Die alte Bornierung der Religion ist sehr prinzipiell und sehr programmatisch gegen das Buch Rushdis geltend gemacht worden, weil von ihrem Standpunkt aus die Leumundverletzung des Propheten eben Gotteslästerung und Satans Werk ist. Damit da keine Missverständnisse aufkommen, wenn man dem Imam Khomeini bescheinigt, sich an die Kasuistik des Islam gehalten zu haben, dann ist das kein Lob, weil es sich dabei eben um die immanente Konsequenz des religiösen Wahns handelt. Und dieser Wahn ist beileibe nicht auf den Islam beschränkt, also typisch Wahnsinn, weil sich die Expertisen, die es ja nach wie vor gibt, in Sachen Teufelsaustreibung, die auf dem Lehrstuhl für Unfehlbarkeit in Rom ausgearbeitet werden, haarscharf im selben geistigen Rahmen bewegen. Und dass das Urteil des Imam Khomeini, die Ausgemeindung des Autors aus der religiösen Gemeinde, in Gestalt eines Kopfgelds für die Erledigung des Autors bzw. Satans dinglich geworden ist, das ist sicherlich bemerkenswert, erklärt sich aber erstens aus der Funktion, die die Religion im Iraner Staatsideologie innehat, ich sage dazu später noch ein paar Worte, und ist zweitens eher skurril in einer Welt, in der es für gewöhnlich in Ordnung geht, wenn Werte mit Flugzeugträgern verteidigt werden. Das sind halt dann die Werte, die imperialistische Rechtstitel sind, als Recht angemeldete politische Ansprüche beinhalten, und zu denen gehört die Religion nicht mehr, und das macht den iranischen Wertfanatismus so zur Ausnahme. Ein schwarzer Pfeil also auf Rushdi, bislang vergebens. Dagegen hat die westliche Kulturfreiheit protestiert. Ein Buch und dessen Autor so zu behandeln, das geht nicht. Wieso eigentlich nicht? Was muss man denn, fragen wir mal, unbedingt können dürfen? Welches Gut wird denn da angesprochen, ist so fundamental wichtig, dass Rushdie es unbedingt sagen musste und durfte. Erstens hierzu. Es fällt auf, dass der Protest, der da laut wurde, sich für irgendeinen Inhalt dieses Buches überhaupt nicht stark gemacht hat. Keine Sau hat sich für den Inhalt dieser Botschaft Rushdis Skepsis interessiert. Und keiner war unbedingt scharf darauf, unbedingt die literarische Auspinselung dieser Botschaft in der von Rushdie fabrizierten Form haben zu wollen. Die ist ja in der BRD bislang auch noch nicht erschienen, also auch gründlich unbekannt geblieben. Stattdessen haben sich alle sehr grundsätzlich für was anderes, nämlich für die Freiheit interessiert und stark gemacht, Sinnbotschaften wie die von Rushdie loslassen zu können. Warum es die sein sollen, was an denen liegt, mochte keiner begründen. Aber dass es sie prinzipiell braucht, war jedem Arsch klar. Stellvertretend Hans Magnus Enzensberger, ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller, der hat dem Protest, seinen Protest und den aller anderen deutschen Schriftsteller auch, die sich da zusammengefunden haben, folgendermaßen begründet. Ich glaube, dass man es sich besonders in Deutschland nicht leisten kann, solche Dinge wie die Freiheit der Presse und Meinungsäußerung in Frage zu stellen. Wir können uns das nicht leisten, und wir wollen uns das nicht leisten. Also keine Diskussion über Kulturrelativismus in diesem Zusammenhang. Wir sind mit der Inquisition fertig geworden. Wir sind mit Hitler zwar nicht fertig geworden, aber andere sind mit Hitler fertig geworden. Und wir haben weder Lust noch Anlass, uns auf eine neue religiöse oder politisch motivierte Verfolgung dieser Art einzulassen. Verteidigung der Freiheit des Meinens heißt die Parole, mit der Enzensberger sich für eine Kulturöffentlichkeit nach demokratischem Geschmack stark macht. Und wenn man über die Parole verfügt, braucht man offensichtlich einen Imam auch nicht mehr zu kritisieren, sondern man stellt ihn neben Hitler und die Inquisition, mit der wir fertig geworden sein sollen. Also ausgerechnet Schwanzreiber wie er, der dann drei Zeilen später, ich zitiere, sehr begrüßt, dass alle Regierungen gegen den Iran aktiv geworden sind. Freiheit aus Prinzip, das ist das Dogma der westlichen Kultur und das steht dem aus dem fernen Osten nicht besonders nach. Enzensbergers Hinweis auf Kulturrelativismus, also die Andeutung einer möglichen Begründetheit der islamischen Reaktion, ist ebenso unerlaubt wie Toleranz von westlicher Seite. Nochmal ein Zitat. Nein, man kann eine philosophische Diskussion über die Universalität der Menschenrechte einerseits und den Kulturrelativismus andererseits führen. Aber ich finde, das ist zu luxuriös. Wenn man einem Mann die Pistole in den Nacken hält, habe ich keine Lust zu solchen Diskussionen. Man sieht, da kollidieren zwei totalitäre Geisteshaltungen miteinander. Zwei Dogmen, die da Recht großgeschrieben, also nicht Wahrheit, sondern gewaltsame Durchsetzung beanspruchen. Der Islam mit dem unverrückbaren Geltungsanspruch seines religiösen Sinns auf der einen Seite und die Freiheit des Suchens nach Sinn, der Dogmatismus des Skeptizismus und Relativismus, der Dogmatismus des Fürwahrhaltens als Methode auf der anderen Seite. Denn zweitens, was ist denn eigentlich der Gehalt dieses Prinzips Freiheit, wonach man doch unbedingt denken dürfen soll? Es fällt auf, dass der beispielsweise von Rushdie vorhin geltend gemachte Freiraum von Bevormundung und Bornierung überhaupt nicht auf eine erlangte Einsicht erpicht ist, auf ein Ergebnis scharf ist oder gar eins vorzuweisen hätte, von dem es dann heißt, ha, das habe ich gedacht wegen Freiheit. Die Amis, in ihrer Kultur bekannt für die vereinfachende Darstellung dessen, worauf es ankommt, die haben auch ihre Schilder wieder abgestaubt, die sie im Keller haben, da steht drauf Nuke Iran. Die sind mit Parolen folgendes Inhalts laut geworden. Da steht drüber die satanischen Verse, da heißt es Free people write books, free people publish books, free people sell books, free people buy books, free people read books. Books, wurscht, was drin steht, und das trifft den Kern der Sache. Wo der Geist, das Denken und Meinen halt, aufgelöst ist in ein Recht der freien Person, finden sich alle Inhalte von Überzeugungen als absolut gleichgültige Titel für Individualität, für Selbstbewusstsein wieder. Auf sie kommt es bloß insoweit, also ihrem Inhalt nach, nicht an. Dieses Denken, das seine schärfste Leistung und sein höchstes Prinzip in seiner Freiheit wissen will, verpflichtet sich, bildlich ausgedrückt, auf eine eigentümliche Zwischenlage. Es will sich einerseits stets von Bornierung freimachen. Es will sich nichts vorschreiben lassen, es will sich zum Verrecken nicht bevormunden lassen. Andererseits, es will sich nicht auf ein Urteil, was es gedacht hätte, festlegen lassen, Es will nicht an einem Urteil, an einem Ergebnis des Denkens festhalten. Es imaginiert sich als ein stetes Ringen um das Erlangen eines ideellen Endproduktes, und jeder Gedanke, der da kommt, hat den Status eines persönlichen Wegs dorthin. Der hat deswegen an seiner Wahrheit, an seiner Objektivität ebenso wenig ein Kriterium wie der Endpunkt, der angestrebte, die Weltanschauung, der Sinn oder ähnliches, seinem Inhalt nach für wichtig oder für ernst zu nehmen geht. Stattdessen wird der Genuss zum Kriterium, den man dabei haben möchte, wenn man sich dieser oder jener Vorstellung Sinnhaftigkeit geistig gemein macht und mit dem Spruch, mir sagt's was, das finde ich aber interessant, aus der Kriterienlosigkeit dieses Beliebens den Schein des Ansehens einer Person drechselt, die über eine natürlich eigene Auffassung von Belang verfügen würde. So kommt's, dass bei diesem Denken im Zeichen der Freiheit keiner dieser modernen Kinder der Aufklärung den Islam verwirft. Dazu müssen sie ihn erstmal begreifen. Und stattdessen alle über ein Entscheidungsbedürfnis nach Gut und Böse verfügen. Gut ist der Islam, wenn er sich auf den Standpunkt bloßen Sektierertums zurückzieht. Weiter. Bei Enzensberger wurde es ja deutlich. Diese süße, geistlose Toleranz im Denken, die hat so ihre Art, mit Aufforderungen umzugehen, doch mal irgendein Ergebnis festhalten zu sollen, mal ernst zu nehmen und zu besehen, ob man den Geist nicht doch besser auf vernünftigere Bahnen schicken soll. Mit Verpflichtungen auf Wahrheit, Gültigkeit, fängt man sich von einem Denken, das eine Auffassung mit dem Ausweis von Selbstbewusstsein verwechselt, prompt und immer sehr schnell den Knechtungsvorwurf ein. Das ist ganz folgerichtig, weil der Inhalt dieser Freiheit des Kulturgeistes eben Weltanschauung in Form der geglaubten Wahrheit ist, seine Grundlage im Entschluss der Person findet, diesen oder jenen Weg, die Welt zu begucken, so heißt er bei Rushdie, für überzeugend zu halten. Jede Verpflichtung auf Wahrheit, auf Objektivität, nimmt diese Geisteshaltung als Verbotsantrag bezüglich der Glaubensartikel, an denen sie ihre Vorlieben gehängt hat, als Angriff auf die Freiheit, mit der sie sich zu ihnen entschlossen hat. Umgekehrt resultiert aus eben diesem Argument über die Freiheit, dass diese Freiheit der Dogmatismus der Unwahrheit ist, weil sie verbindlicher ist eben bloß als subjektive Attitüde, als Anschein, als Wichtignehmen von etwas für Wahrgehaltenem nimmt. Diese Toleranz im Geist, seine Verpflichtung auf Beliebigkeit, ist von ihrem Begriff her polemisch und schlägt gar nicht erst dort zu, wo unser Eins mit der Wahrheitsprobe antritt, auf Objektivität dringt oder ein begründetes Plädoyer hält fürs Außerverkehrziehen falscher Auffassungen. Die polemische Stellung, die hat gar keinen präzisen Gegner, sondern sie bekämpft einen Widerspruch, der in dieser Geistesfreiheit selbst begründet liegt. Es ist der Kampf dagegen, die Selbstrelativierung des Willens, die sie darstellt, die darin liegt, Abschied zu nehmen davon, überhaupt was wissen zu wollen, als den Widerspruch des Geistes zu verwerfen, der er nun mal ist. Sie ist also stets ein offensives Votum zum Austragen dieses Widerspruchs. Hieraus resultiert, das Zitat von Enzensberger ist da einschlägig, die Dialektik von einerseits Verbotsphobie, dem lockeren Übergang dieses Mannes in der Reaktion des Khomeini, einem Totalangriff aufs Denken dürfen überhaupt zu vermuten, Auf der einen Seite Verbotsphobie, auf der anderen Seite sofort der Übergang zum Loswerden von lauter Verbotsanträgen. Das ist der demokratischen Geistesfreiheit adäquate Tour des ideologischen Streites. Und nicht zufällig reicht beim Enzensberger das wegen Geistesfreiheit abgegebene Votum für Mannesmut, so drückt er sich literarisch aus, sofort zum Wunsch nach Einsatz staatlicher Machtmittel, die für Mores in Sachen Menschenrecht sich stark machen sollen. Daher kommt bei diesen Typen auch die ewige Furcht vor totalitärer Herrschaft, die nicht im Wissen über die Gegensätzlichkeit der Anliegen dieser Herrschaft gegenüber den eigenen besteht oder begründet nicht, sondern die sich daran erinnert, dass manche Herren genau diese Charakterlosigkeit des demokratischen Meinens nicht mögen und schwer Wert darauf legen, dass der Geist Bekenntnisse fürs Dafürsein abgibt. Diese notorische Phobie vor Herren, die ihnen die Erlaubnis zum freien Denken nicht geben, macht in den Augen der Betreiber dieser Kultur diese selbst zu einem einzigen Hort politischen Widerstandes. Diese Aura genießt sie auch stets, ohne dass in ihr je ein Urteil über die Politik eine Rolle spielen würde. Vor der dritten Ebene dieses Kulturspektakels ein kurzer Ausflug in die Germanistik und ein noch kürzerer in die zeitgenössische Kultur. Beides nur zur Verdeutlichung dieses Prinzips der Kulturfreiheit, wonach der schärfste Sinn beim Denken stets die Suche nach dem Sinn ist, der Weg das Ziel des Denkens ist. Es ist wie beim Bergsteigen oder beim Motorradfahren. In gar nicht wenigen Urteilen der Germanistik geht es dem Geist so ein wenig wie dem Richard Kimball. Kaum ist er wo, hat er was, muss er weiter. Und das ist ein Hammer, weil es ziemlich wurscht ist, wo er gerade ist und wohin er zieht. Aus einem Standardwerk der Literaturgeschichte hört man über die Aufklärung. Die Aufklärung vollendete alle Bemühungen seit dem Ende des Mittelalters, den Menschen aus jenseitigen Bindungen zu lösen. Ihr Ziel war die allseitige, selbstständige Entwicklung des menschlichen Geistes. Der naturwissenschaftlich gebildete Geist tritt kritisch an die übernatürlichen Elemente im christlichen Dogma heran. Doppelpunkt natürliche Religion. Ein paar Widersprüchlichkeiten sind da schon drin, betreffend diese Entwicklung des menschlichen Geistes. Vernunft ist es, gegenüber natürliche Elemente im christlichen Dogma kritisch zu werden. Ja, das läuft natürlich darauf hinaus, wenn es kein Kampf gegen den Dogmatismus des Glaubens ist, dass dann irgendwann mal wieder eine friedliche Koexistenz einzieht zwischen Vernunft und dogmatischen Wahnbildungen, zwischen Wahrheit und Glauben. Prompt ist es auch hier die Leistung des Geistes, der Vernunft soll sein, natürliche Religion. Ist wurscht, man kann sich ja merken, als These, die gesagt ist, Haupttendenz der Zeit ist Vernunft, Geist, Licht, Aufklärung halt. Und kaum 50 Jahre später hört man Folgendes. Obwohl der Sturm und Drang in vieler Hinsicht als die radikalere Fortführung der Aufklärung zu betrachten ist, also noch mehr für Vernunft, stand er im Ganzen jedoch im Widerspruch zu ihrem Geist. Also wieder zurück zur Befangenheit. Besonders stark wurde die Verkennung der irrationalen Bezirke empfunden, und dem Verstand daher Herz, Gefühl, Ahnung und Trieb gegenübergestellt. Mit dem Glauben an den Kulturfortschritt und mit der Tradition wurde gebrochen. Das neue Weltgefühl vergöttlichte die Natur, während die Aufklärung sie naturwissenschaftlich entgöttert hatte. Man kann viel sagen zu dem Zitat. Hier will ich bloß auf eins hinweisen. Es geht gar nicht darum, wovon hier die Rede ist, im Gegensatz zu, weitergedacht, im Unterschied zu, verlängert, auf etwas Bezug zu nehmen, was in der Aufklärung gedacht worden ist, beziehungsweise was dann im Sturm und Drang gedacht worden ist. Solche Sprüche wie Verkennung der irrationalen Bezirke, die stehen so da, und man musste eigentlich fragen, ja worin denn? Was haben Sie denn verkannt dabei? Ist vielleicht nicht gut, wenn irrationelle Bezirke mal ausgesondert werden aus dem Denken? Nein, kein Argument dazu. Und völlig unbegründet die Fiktion einer Konsequenz, die heißt, daher werden dem Verstand, Herz, Gefühl und so weiter gegenübergestellt. Auch hier wieder kein Urteil über, ja, was ist denn, wenn einer dem Verstand das Herz gegenüberstellt? Vielleicht liegt er nicht richtig. Vielleicht ist es eine Ideologie. Wie geht die? Worin besteht sie? Nein. In dieser Unterschiedslosigkeit der Stellungnahme, in dem saloppen Aufgreifen von allen Sinntrümmern, zusammengefassten Sinntrümmern, wird sowas wie die Zwangsläufigkeit, die innere, immanente Zwangsläufigkeit des Sinndenkens zwischen Epochen figuriert. Es ist die Vorstellung, eine Sinngebung, die wird zitiert, ist ja wohl nicht alles andere, also ist es kein Wunder, dass demnächst andere Sinngebungen laut geworden sind. Es ist, bloß das will ich hervorheben bei diesen Zitaten, absolut gleichgültig, welche Sinngebungen im Einzelfall welchen Inhalt haben. Wichtig ist, sich all diese Sinngebungen zu denken als einen einzigen, in sich zusammenhängenden Prozess des Sinnfindens. Im Urteil der Kultur von heute leben wir in der Postmoderne, und das ist Folgendes. Ich zitiere einen Herrn Müller-Michaels, der behauptet, die Gegenwart ist gekennzeichnet durch eine Krise der Sinnzuweisung. In allen gesellschaftlichen Bereichen verliert sich der Glaube an eine Autonomie des Subjekts, an eine Authentizität der Ereignisse. Das ist das, was der Rushdie vorhin schon gesagt hat, der Boden, der Tisch und alles ist ein wenig unsicher. Die Zuversicht in den Fortschritt, ein Signum der Moderne, wurde abgelöst durch ein Bewusstsein des Ordnungsverlustes. Das wäre ja was, Krise der Sinngebung. Universitäten sperren zu, Kirchentage fallen aus, mangels Nachfrage, überall ein fröhliches Bücherverbrennen, allseitige Erleichterung, von wegen. Jetzt ist genau das Umgekehrte der Fall. Es wird nur falsches Zeug gedacht. Und wenn die Popen sich mit ihrer Gemeinde treffen, dann hat man es täglich 20 Minuten im Fernsehen während der Nachrichten. Und was hört man? Ordnungsverlust. Ja klar, wenn man jeden Sinn, den es gibt, wurscht, was der denkt, für sowas hält wie einem beständigen Streben nach einem inneren Reichsparteitag, dann macht viel Sinn, den es gibt, eben bloß die Suche nach dem Sinn, der gültig ist oder sein soll, dringlich. Das rein methodische Problematisierungsinteresse Wo ist denn bei so viel Sinn der, der durchschlägt, macht sich hier selbst zum Gegenstand, gibt sich einen Namen, der Name heißt Ordnungsverlust, und das ist in Augen des Kulturverstands nicht weniger oder nichts weniger als die Gegenwart, die Postmoderne. Gut, dritter Punkt, die dritte Ebene dieses Kulturereignisses und in gewisser Weise ein Schritt zur Annäherung an das, was Schiller Ernst des Lebens nennt. Die These ist, dass sich in der eben dargestellten Erläuterung der Kollision zweier Kulturkreise diese als Herrschaftsideologien, als Geisteshaltungen zu erkennen geben, die je unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse affirmieren. Nehmen wir erst den Iran. Dort ist die Religion Staatsideologie. Sie ist die Ideologie eines antiimperialistischen Staates, ein Nationalismus, der sich aus göttlichem Auftrag ableitet und bei dem der Gehorsam gegenüber den Pflichten, die einen das Göttliche und gleichermaßen das staatliche Oberhaupt aufmachen, wobei also dieser Gehorsam den ganzen Lebenssinn ausfüllt. Religion ist dort nicht, wie wir es kennen, ein pluralistisches, distanziertes, psychologisierendes Verhältnis zum religiösen Wahn, zu den Vorschriften im Glauben, besteht kein, wie wir es kennen, tolerantes, heuchlerisches Verhältnis. Stattdessen ist es die religiöse Fiktion einer Volksgemeinschaft Allahs und dies ist der geltende Standpunkt der iranischen Staatsmacht. Im Glauben an Allah existiert ideell die Einheit der Gläubigen mit ihrem Staat und die wird wahr im Gehorsam gegenüber dem Koran wie gleichermaßen in dem, was der Staat dort als Gehorsam abverlangt. Das westliche Wichtignehmen der Freiheit des Denkens und Sinnsuchens ist, so die Behauptung, die Herrschaft des Opportunismus. Dieser freie Geist nimmt nichts für sich Bestimmtes, für verbindlich und maßgeblich. Er gibt kein Votum ab, das ist ihm nicht zu entnehmen, wer oder was herrschen soll. Der Verstand setzt kein bestimmendes Kriterium in die Welt und verpflichtet sich auch auf keines, dem dann praktisch zu gehorchen sei. Und genau darin, in dieser Abstandnahme von für sich einsichtig und verbindlich gemachten Maßstäben, ist er, so die Behauptung, eine einzige Direktive der totalen Anpassung an das, was ganz ohne seine Einsichtnahme, geschweige denn, dass er es bestimmt hätte, gilt. Die Überantwortung des Denkens ins Reich der subjektiven Beliebigkeit ist die Kultur, die zur Herrschaft von in Kraft gesetzten Sachzwängen passt. Denen, den sehr anonymen Notwendigkeiten des Geldverdienens, des Steuerzahlens und der restlichen Lebenseinteilung bis hin zum Wahlsonntag, denen wird praktisch gehorcht. Und dieser Gehorsam in all seinen Formen wird einem nicht von einer weltlichen oder geistig imaginierten Instanz befohlen, der man dient, sondern hinter dem steht die Gewalt der eingerichteten Lebensverhältnisse, in denen man zurechtzukommen hat und wobei man sich bei diesem Zurechtkommen der vollzogenen Unterwerfung unter die geltenden Sachnotwendigkeiten für sich eben einen Erfolg ausrechnet. Daneben oder darüber spinnt sich der Geist frei seine Welten zusammen und legt für sich als einzig wesentliche Verbindlichkeit fest, dass Verbindliches im Prinzip und Gültiges nicht zu denken sei. Die Kultur ist in dieser Funktion der Herrschaftsideologie eine einzige Ausgeburt, ein einziger Wurmfortsatz dessen, was Marx im ersten Kapitel des Kapital zum Thema des notwendig falschen Bewusstseins in der kapitalistischen Gesellschaft erläutert hat. Der Marx hat in der Objektivität der kapitalistischen Ökonomie, dort an Ware und Geld, den materiellen Grund dieses Instrumentalismus des bürgerlichen Geistes entdeckt, der sich praktisch, also dieser Geist in seinem Instrumentalismus, der sich praktisch, das heißt ohne Wissen, über den gesellschaftlichen Zusammenhang, in dem die Menschen stehen, und berechnend, das heißt um seines praktischen Fortkommens willen, auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhang so bezieht, wie es die sachlichen Verhältnisse erfordern, die es gibt. Die Menschen im Kapitalismus gehen, so erklärt es Marx, altertümlich, aber total richtig, mit ihrem eigenen gesellschaftlichen Verhältnis als einem Verhältnis von Dingen um, Ware, Geld. Und deswegen erscheint ihnen der gesellschaftliche Zusammenhang als enorm natürlich. Und wenn sie, wie bisher in der Kultur besprochen, über ihr gesellschaftliches Leben, über sich nachdenken, dann findet es statt in der Welt des Sinns, der Kultur, und das ist eine einzige Neben- und Nebelwelt, in der lauter höhere, also ideell und todsicher unwirkliche Gesetzmäßigkeiten zusammen fantasiert werden und von denen die Behauptung ist, dass die recht eigentlich und letzthinig das Menschliche mit und gegeneinander regieren. Ach, das sage ich noch nebenbei. An dieser Rolle der geistigen Freiheit hat, das ist auch ein Spaß, der christliche Glaube manchmal auch ein wenig zu beißen, aber nicht schlimm. Vor 3 Tagen war zufällig, sehe ich das im Fernsehen, der Mayer, also der Kulturminister, der Alte und Philosoph, von einem Reporter befragt worden zum Erbe der Französischen Revolution. Na gut, das ist der Unsinn. Was ich sagen will ist, die Frage hat geheißen, ja Herr Mayer, jetzt sagen Sie doch mal, wie steht denn die Kirche zu diesem Erbe der Französischen Revolution? Er sagte die 3 Titel, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und fragt danach, welche Probleme hat denn die Kirche mit einem von diesen Titeln? Sagt der Mayer darauf, Gleichheit, vor Gott sind alle Menschen gleich, kein Problem. Brüderlichkeit, ja, das ist ja auch schon längst urchristlich, den Nächsten lieben und so. Bloß mit der Freiheit, da gäbe es Probleme. Und jetzt gabelt sich. Sein erstes Argument hat geheißen, Sie müssen ja verstehen, die Kirche ist die Instanz, die für Wahrheit zuständig ist. Die kündet die Wahrheit. Ja, und da beißt sich's ein wenig, erstens mit der Religionsfreiheit und zweitens aber auch mit der Freiheit der Person. Jetzt sagt er das so, Und jetzt müsste er eigentlich ein Votum für den religiösen Dogmatismus einlegen. Das wäre fällig gewesen. Nun sind aber die Zeiten vorbei, wo die Kirche ihre ideologische Rolle gespielt hat und wo der Glaube bestimmt hat, hierzulande, wo es lang geht. Und dann fällt dem Meier halt die opportunistische Schleife sofort ein. Und die war sehr, sehr gelungen. Dann sagt er, ah, wissen Sie, Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, da kann sie ihm die Kirche doch nicht wieder wegnehmen. Zweiter Punkt zu diesem Kapitel in Sachen Ernst des Lebens. An diesem Kampf zweier Herrschaftsideologien hängt sich dann der politische Kampf zwischen dem Iran und seiner antiimperialistischen Mission einerseits und dem westlichen Imperialismus andererseits. Und der Witz ist, beide Seiten kommen dem äußeren Anschein nach im Gewand einer totalitären Geisteshaltung daher, wobei aber auch hier im Totalitarismus nach außen einige Unterschiede dieser Herrschaftsideologien zu erkennen sind. Zunächst vom Iran her. Insofern der sich als Staat begreift, der die schiitische Mission wahrmacht und diese islamische Eigenständigkeit, so sieht er das, gegen den imperialistischen Zugriff auf den Staat Iran und gegen die üblichen Formen behauptet hat, in denen dieser Zugriff abgewickelt wird, versteht sich die iranische Staatsdoktrin als antiimperialistisch, als Abwehrkampf gegen westliche Weltherrschaftsansprüche. Allerdings von denen, ihrem Inhalt, hat kein Imam, der dort regiert, so recht einen Begriff. Er hält sie wesentlich für satanisch, für den Ausfluss einer im Prinzip verwerflichen Geisteshaltung. Jedenfalls erklärt sich hieraus, aus dieser Rolle, die der Glaube als Staatsdoktrin spielt, dass der Imam Khomeini beim Absenden seines schwarzen Pfeiles auch die Raison des Staatsmannes Khomeini hat walten lassen, weil dem die zersetzende Wirkung einer Relativierung der Worte des Propheten auf seinen Staat durchaus bedenklich schienen. Der lebt nämlich wesentlich von der gläubigen Einheit aller Beteiligten und der Erfüllung aller Aufträge, die sich aus der ableiten, der Doktrin nach. Vom Westen her. Auch da nochmal ein Rückgriff auf den Enzensberger Spruch, der hat geheißen Universalität der Menschenrechte. Auch da ist, das sagt ja schon der Titel, der Gültigkeitsanspruch einer Geisteshaltung vorgetragen worden, eben die Unteilbarkeit der Freiheit und so Zeug. Die aber, diese Universalität der Menschenrechte, die ist in Wahrheit bloß der Gültigkeitsanspruch einer bestehenden Praxis, für die kein Geist, sondern die eingerichtete Gewaltordnung des Imperialismus verantwortlich zeichnet. Und bloß wegen der, oder genau wegen der, beansprucht das westliche Toleranzprinzip seine Geltung. Der Totalanspruch der Geisteshaltung Marke Meinungsfreiheit ist das ideelle Spiegelbild des Totalanspruchs genau der Machtverhältnisse, von denen es diese Geisteshaltung ist. Oder anders? Nur deswegen war die Parole Freiheit für Salman Rushdie ein politisch gemeinter Anti-Iran-Kampftitel und auch den Abzug einiger Botschafter wert, weil dieses Votum für Freiheit mit einer politisch begründeten, aus imperialistischen Rechtstiteln abgeleiteten Forderung zusammenfiel, der Iran solle sich doch an die westliche Weltordnung anpassen. An seiner abweichenden Stellung zum Überbau der Ideologie wurde die abweichende Natur dieses Staatswesens erneut ausfindig gemacht, über die man sich im Übrigen schon längst vorher einig war und die man im Übrigen auch schon längst, Golfregion, ist dort nämlich jede Menge Militär stationiert und im Übrigen laufen die politischen Beziehungen zu anderen islamischen Staaten, die dem demokratischen Brauchtum nicht minder fremd sind, aber eben pro-westlich sind, diese Beziehungen laufen ausgezeichnet. Davon haben die Anhänger der westlichen Kultur so ihre blasse Ahnung. Die telegrafieren von Kunert bis Simmel an den Kanzler, den sie sonst schon mal gern für eine Birne halten, und fordern nicht nur den, sondern alle anderen westlichen Machthaber auf, mit Wirtschaftssanktionen und allen anderen Inventar aus der Abteilung politischer Erpressung auf den Iran Zwang auszuüben. Und, man muss sagen, dabei übertreiben sie maßlos. Es ist nämlich eine Übertreibung und sonst nichts, wenn so getan wird, als wäre eine imperialistische Geisteshaltung Grund für imperialistische Erpressungspolitik. Zwar merkt man den imperialistischen Geist dieser Kultur schon, aber wenn er mehr sein möchte als bloß Geist, kriegt er eben bloß manchmal recht. Dann nämlich und nur dann, wenn er sich mit einem tatsächlich schon vorhandenen und auch aus politischen Interessen in Anschlag gebrachten imperialistischen Rechtstitel deckt. Und jetzt in dem Fall, wenn ohnehin politische Erpressungsmanöver anstehen. Hier im Fall Irans ein seltener Glücksfall. Diese Scharfmacherei der Kulturmafia passt er auf die Politik wie der Arsch auf den Eimer. Ansonsten, das kennt man aus ihren Stellungnahmen zu Nicaragua, begleiten sie getrennt von den politischen Machenschaften den Imperialismus geistig, streng opportunistisch und vollziehen so die jeweils gültigen Konjunkturen der politischen Einmischung nach. Drittens und letztens zu diesem Kulturspektakel. Ausgerechnet in dem zuletzt erwähnten liegt der Grund, dass dieser Kulturgeist stets kritisch scheint. Immer tritt er haarscharf neben die politischen, die praktischen Machenschaften der Politik und moniert an denen einen ausbleibenden Einsatz. Wofür? Für die Belange der Kultur, der Freiheit des Meinens und Denkens. Das macht den imperialistischen Wahn dieser Kultur aus. Man weiß die Welt der Politik als von sich getrennte Abteilung politischer Machtansprüche und deren Durchsetzung und sieht in diese Abteilung, schwer idealistisch, die Zweckbestimmung hinein, der Freiheit im Geiste und sonst im Wesentlichen nichts zum Durchbruch zu verhelfen. Da kann es nicht ausbleiben, das gehört zu dieser Kritik, dass der Kulturgeist manchmal beleidigt ist. Dass er betroffen sich gibt, weil die Macht, die wirkliche, die politische Macht, den Wegen nicht folgt, die er ideell vorzeichnet. So lässig der Wahn davon ausgeht, dass die Macht, die es gibt, im Prinzip bloß zur Knechtung oder zur Befreiung der Kultur da wäre, er erinnert sich bei Zeiten dann schon auch wieder daran, dass imperialistische Politik was anderes ist. Daraus resultiert dann Weltschmerz, beißendes Verzagen, dann aber auch sofort wieder Zufriedenheit und man sonnt sich in dem sehr eingebildeten Schein des Wegbereiters, bildet sich ein, man wäre der, der sagt, wo es lang geht. Und das ist dann der Fall, wenn die Politik ihre Übergänge macht, die viel versprechen. Bloß zur Erinnerung, ein paar klassische Beispiele dieser Ekelhaftigkeit. Als erstes die unvergessene Stellungnahme Bölls zum Kriegsrecht in Polen. Der hat nach dem Einsatz der schärfsten Waffe des Dichters, dem demonstrativen Verstummen, vermerkt, wir, und da meint er die deutschen Dichter, das Dissidentenpack, mit dem er sich immer rumtreibt, die Solidarność, die Freiheit in Polen und überhaupt, wir scheuen uns nicht, Einmischung zu praktizieren und um Einmischung zu bitten. Der Mann ist Gott sei Dank schon tot, sonst wäre er vermutlich beim Blick nach Polen heute vor Stolz zerrissen in seiner Einbildung, dass seinem Bahnbrechertum Folge geleistet wäre in Sachen Einmischung. Ähnliches passiert vielleicht auch nochmal dem Dichter Walser. Der läuft ja schon seit etlichen Jahren herum und ist stolz darauf, als die offene Wunde Deutschlands anerkannt zu sein. Und dem kann es auch passieren, dass er die gegenwärtige Hochkonjunktur des deutschen Revanchismus so versteht, dass Gladby in Bonn auf ihn gehört haben. Anhaltspunkte für dieses Verständnis kann es geben, denn manchmal bleibt auch von der Politik die Tour nicht unerhört. Diese Scharfmacherei des Kulturgeistes, die wird manchmal von Politikern geehrt. Und als Beispiel dazu gilt die Frau Wilms, also diese innerdeutsche Ministerin, die schafft es, zum Thema Wiedervereinigung, also zum politischen Willen dieser Nation, so Stellung zu nehmen, dass sie eine Rede macht, hinter der sagt sie einfach nur drei Zitate. Sie zitiert die Gebrüder Grimm, denen bei ihrem Wörterbuch die Sprache und Literatur als einigendes Band der Nation erschienen ist, und das schon 1854. Dann hängt sie übergangslos den Thomas Mann dran, der 1949 wusste, dass ein Schriftsteller die wahre Einheit frei von allen Besatzungsmächten Deutschlands repräsentierte, und dem Mann sein Argument hieß natürlich Sprache. Und dann zitiert sie drittens und letztens den Grass, der davon ausgeht, dass einzig der Schriftsteller das Band zwischen den beiden Nationen knüpft, wiederum weil er Deutsch spricht. Soweit zu dieser unseligen Allianz von Macht und Geist. Ja, eins fällt mir noch ein, diese Parteinahme des Kulturgeistes für alle Entrechteten und Geknechteten im Namen des freiheitlichen Kulturschaffens, die ist ja manchmal tückisch. Da gab es ja vor einem Jahr, es ist leider wieder vergessen, einen Kraftschick, der war, solange er drüben im Völkergefängnis DDR war, dort einsaß, ein Kulturgut allererster Klasse. Der ist gefeiert worden, der durfte hier im Radio vorspielen, seine Gedichte wurden abgedruckt und er galt als ein einziges lebendes Beispiel dafür, dass die Knechtung von Kultur, diesem wertvollen Gut, ein einziger Fausthieb gegen diesen Staat da drüben ist. Jetzt ist er mit seiner Freiheit in Freiheit und es kräht kein Kulturgoggeln mehr nach dem. Der ist einfach abgetaucht. Hat er Pech gehabt. Wenn es hierzu nichts gibt, dann würde ich gern zum zweiten Kulturwerk kommen, bei dem es sich in gewisser Weise um eine zweite und ziemlich gegensätzliche Seite der Freiheit der Kultur handelt. Die Kultur ist jüngst auch von der kleinen Münze der Politik geehrt worden. In Frankfurt sitzt ein Magistrat im Ratshaus und der verwaltet ein Ding namens multikulturelle Angelegenheiten. Was ist das? Eine erste Hilfe bietet vielleicht der Oberbürgermeister dieser Stadt, der wird es ja wissen müssen. Und er hat, also von dem hat man letzte Woche in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel abgedruckt, der hieß "Die Ethik der Aufklärung als Maßstab fürs Regieren". Es ist keine Ironie, der Artikel ist todernst. Der neue Mann, Volker Hauff, hat seine Amtszeit mit einer bemerkenswerten Erklärung eröffnet. Natürlich enthielt auch seine Antrittsrede die Schwerpunkte des Programms, das die neue rot-grüne Mehrheit im Römer sich vorgenommen hat. Vom Wohnungs- und Hochhausbau über die Wirtschafts- und Verkehrspolitik, die Einrichtung neuer Stellen in Kindergärten bis hin zur Gründung einer Akademie der Künste, eines Literaturhauses und eines Fernsehfestivals sowie zur Einsetzung eines amtlichen Beauftragten für Rockmusik. Letzten Abteilungen waren schon schwer Kultur. Über derlei praktisches Planen hinaus hat Hauff sein Handeln in einen Rahmen gestellt, den er mit dem Hinweis auf die Frankfurter freiheitliche republikanische Tradition und auf die Ethik der Aufklärung kurz skizzierte. Zur Erinnerung, dieses Handeln, da war ja schon angedeutet oder gesagt, worum es da geht, ne? Gewerbesteuern einkassieren, die Abwasserfrage regeln, Sauberkeit in den Piepshows, im Bahnhofsviertel und das Ganze nahtlos in den Rahmen der Ethik der Aufklärung gestellt. Da fragt keiner, wie passt denn das in den Rahmen hinein? Es ist ziemlich wurscht. Kommt ein Zitat von ihm. Ich möchte bei der Suche nach einem Weg zur vernünftigen Gestaltung der Welt an dem Projekt der Aufklärung festhalten, sagte Hauff. Die Aufklärung, also die Befreiung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, ist nicht gescheitert, wohl aber unvollendet. Dies als Leitsatz auch für den Städtebau, wo der große Plan der großen Vielfalt des Verschiedenen zu weichen habe. Gut, die Vollendung der Aufklärung findet im Städtebau statt. Sie besteht darin, große Vielfalt des Verschiedenen. Da wird der Mieter mündig. Man kann es schwerlich, und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, man kann es schwerlich anders, denn als Replik auf manche Rede seines Vorgängers verstehen, wenn Hauff des Weiteren explizit eine, Zitat, Absage an nationales deutsches Pathos formulierte. Noch schärfer zog er den Trennungsstrich zur CDU in einer Passage über das Zusammenleben von Deutschen und Bürgern anderer Nationen in diesem Frankfurt. Das eine, jetzt wörtliches Zitat, europäische Metropole eine europäische Heimatstadt werden solle. In Anspielung auf den Wahlkampf der CDU sagte er, Frankfurt wird nur dann eine Zukunft haben, wenn die ankommenden Menschen aus allen Kontinenten nicht mit Plakaten begrüßt werden, die an eine latent ausländerfeindliche Stimmungsmache anknüpfen. Es geht also, unser Thema betreffend, um eine neuartige Präsentation des Deutschen, unpathetisch, national, gewissermaßen weltbürgermäßigen Ausdruck soll das finden, was so gewöhnlich die kulturelle Identität der Deutschen, deren Nationalität und so ähnlich heißt. Sind wir also bei der kulturellen Identität und damit erstens bei einer Vorstellung, in der all das bunte Geistestreiben All das, was sich im Reich der Geistesfreiheit im Überbau der Kultur abspielt, aber auch das, was so in die Praxis des gewohnheitsmäßigen Zurechtkommens fällt, die Gleichförmigkeit des opportunistischen Willens, die beiden Abteilungen, also von denen vorhin kurz die Rede war, wo sich all das gedacht wird als Ergebnis einer Prägung. Dieser Vorstellung nach ist von jeder irgendwie ins Reich der Kultur fallenden Gewohnheit im Denken, im Trachten, im Deuten, im Leben halt, von all dem sei auf ein Gesetz zu schließen, von dem dann der gewohnheitsmäßige Gang der Dinge in etwa so was sei wie der sinnfällige Ausdruck. Diese Vorstellung vom kulturellen Denken als einer determinierenden Kraft, diese Ableitung des Intellekts mitsamt seiner Leistungen aus Kultur, beziehungsweise, wie es heißt, aus kultureller Identität, ist die Imagination von so etwas wie Letztbegründetheit des Denkens. Alle gewohnheitsmäßigen Touren, die der Geist in der vorhin besprochenen Weise an sich ausbildet, als er in aller Freiheit, in seiner Borniertheit, in seiner beständigen Weigerung, objektiv zu denken, seine Schleifen zog, dieser pluralistische Sumpf der Meinungsvielfalt, das ganze Nebeneinander von falschen Auffassungen, will sich in dem Titel der kulturellen Identität unbedingt verstehen als Ausfluss von sowas wie letzthiniger Tiefsinnigkeit. Zweitens, nimmt man diese kulturelle Identität mal dem Inhalt nach, den diese Vorstellung hat, so wird in ihr daran gedacht, dass sie, diese Idee, Werte, Orientierungen, Leit- und Richtlinien all des freien und spinösen Weltanschauungszirkus von vorhin stiftet bzw. setzt. Erinnert man sich des Rashti-Zitats von zu Beginn, wo von den ganz vielen Wegen, die Welt zu sehen, die Rede war, und auch davon, dass alles andere ja wohl geistige Selbstzensur wäre. Das ist vorhin versucht aufzulösen, dahingehend, dass genau dieses Emanzipationsbedürfnis die freie, die moderne geistige Bornierung ist, die Tour also, in der ein Verstand von heute in all seiner Aufgeklärtheit sich selbst auf den permanenten Zustand des Nichtwissens festlegt und für sich dieses unbegriffene Verhältnis zur Welt wälzt. Praktisch gehorcht er natürlich andauernd allen Ansprüchen, die es gibt. Und hier, bei dieser Vorstellung der kulturellen Identität, dem Gedanken, dass es sowas gäbe, wie eine Instanz, die der Imaginationskraft all der Unvernunft von vorhin Richtlinien setzen würde, sie bestimmen soll. In der Vorstellung hat es den Anschein, als würde die Kultur neben all ihren pluralistischen Spinnereien deren letztliches Eingebundensein verherrlichen wollen, als hätte sie das Bedürfnis, getrennt von dem ganzen Überbauwesen, die Sicherheit zu denken, der ganze Pluralismus jedenfalls sei irgendwo schon fest verwurzelt. Es ist der Schein, Als ob sich das vorhin erläuterte methodische Programm der Bornierung in Freiheit, dazu kann man Deutsch auch Verblödung sagen, plötzlich an den positiven Inhalt denken wollte, auf den es gleichermaßen bezogen wie von dem selbst begründet sei. Dieses Gegenbild zum Verdacht, der Pluralismus des Sinnsuchens wäre, moralisch ausgedrückt, Ufer im Sinne von haltlos, ist auch Inhalt dieser Vorstellung. Aber es ist schon sehr widersprüchlich, wenn der Geist von sich sagt, über sich urteilt, er werde determiniert, und wenn sowas wie die persönliche Identität mit einem Kollektiv identisch gesetzt wird, von dem sie sich, kaum redet sie sich über sich selbst, er gerade unterscheiden wollte. Gerade mit dem Titel, mit der Charakterisierung einer Vorstellung, eines Meinens, eines Gedankens, einer Tour oder was auch immer, als herkommend von der kulturellen Identität, soll ja die Identität des Individuums bestimmt werden, seine Unterscheidung gegenüber anderen. Und was der Titel selber formuliert oder denkt, ist die reine Unterschiedslosigkeit dieses Individuums mit einem Kollektiv. Dem Widerspruch sagt deswegen auch keiner so: Grüß Gott, ich bin deutsch kulturell identisch, Wiedersehen. Aber an ihm teilhaben will so oder anders schon jeder, der was von sich gibt. Andererseits bleibt der Widerspruch, auch wenn er so unmittelbar nicht gesagt wird, es bleibt der Wahnwitz, sich sowas wie geistige Befangenheit, Borniertheit zuzuschreiben, und indem man das tut, schon indem man sagt, ist man aus ihr herausgetreten. Man denkt über sich nach, als in einem Verhältnis zu einem angeblich geistigen Bestimmungsgrund stehend. Und das ist schon das Dementi, der wäre wirklich einer, insofern man nämlich gerade, indem man sagt, sich geistig zu ihm stellt, distanziert hat von ihm, über ihn reflektiert. Also ein Schluss aus diesen beiden Seiten des Widerspruchs. Er ist ein Bekenntnis zur eigenen Borniertheit, aber inklusive noch der Freiheit, dass der, der sich so bekennt, erst schon noch sagt, wovon er determiniert ist. Keiner will sich in all dem, was er sich so geistig zusammenreimt, an Touren und so ausgeprägt hat, unmittelbar und vollständig als Wurmfortsatz, als bloßes abgeleitetes Anhängsel von sowas wie kultureller Identität begreifen, sich in diesen letzten Bestimmungsgrund auflösen, aber im Prinzip eben schon. Also fällt das, was unter dem Titel der kulturellen Identität als die bestimmende geistige Potenz gedacht wird, mit dem zusammen, was auf der anderen Seite die ganze geistige Freiheit ist. Es kommt heraus die Auffassung, dass, was immer einer sich zusammendenkt, sich abgeleitet verstehen soll von etwas, was als geistiges Prinzip sinnstiftend in seinem Inneren liege. Drittens, die Sache wird nicht besser und dieser ideelle Kreisel kriegt keinen Inhalt und kommt zum Stillstand, wenn man diesem sinnstiftenden Geistesgrund das Prädikat Deutsch verpasst. Man kennt es ja, deutsche Lyrik, deutsche Musik, deutsche Dramen. Das ist ein Unsinn, weil was soll denn daran das Deutsche sein? Es hat ja prinzipiell nie ein Vaterland gereimt, sondern wenn, dann eine sehr private, sich aber sehr bedeutungsvoll nehmende Individualität. Und die gibt es in Italien, Frankreich oder sonst wo genauso. Die dichten vielleicht in anderer Sprache, aber auch dort dichtet nicht Italien, Frankreich oder sonst ein Land. Es kommt aus dieser kulturellen Identität ums Verrecken kein Inhalt raus, wenn man Deutsch zu ihr sagt, weil sie eben bloß der vorhin erläuterte Fehler ist, dem Geist einen dahinterliegenden Bestimmungsgrund anzusinnen. Der Fehler selbst, der ist in sich allerdings wieder unterscheidbar. Wohlgemerkt, es ist derselbe Fehler, wenn im Faschismus die kulturelle Identität eine dingliche Ausprägung gefunden hat, ist das Deutsche, die deutsche Rasse gab, gedacht wurde an den Faust im Denken, Tun und Treiben. Aber diese Dinglichkeit eines vorgestellten Tugendkatalogs, den es gibt und von dem dann alle als Abziehbilder herumlaufen, die ist ja höchst unfrei und höchst unmodern. Modern ist die methodische Auffassung davon, die bloße Vorstellung des Vorhandenseins einer determinierenden Kraft als Leitfaden, da kann man sich dann die Praxis betreffend denken, als Typus Mensch zu sein, das kann man sich ideell denken, dann ist die Vorstellung von einem feststehenden Wie des Sinnsuchens eine Art zu denken und Leitlinie des Sinnierens, an das wird gedacht. Es wird sowas gedacht wie das Prädikat national zu einem Bewusstsein, ohne dass man an das Subjekt denkt, von dem es das Prädikat ist. Anders, es ist der Determinationsgedanke als bloß methodische Idee der Witz des modernen Nationalbewusstseins, und das hat deswegen auch Toleranz und anerkennt andere kulturelle Identitäten, halt andere Formen, in denen man Mensch ist, Russisch, Französisch oder sonst jemand, oder sich einen Reim auf die Welt geistig zu machen pflegt. Von wegen aber Toleranz, eine Abgrenzung, ein Herausheben der eigenen gegenüber anderen nationalen oder kulturellen Identitäten, möchte da schon immer sein. Und die findet ja auch immer statt, wenn einer sich mit dem nationalen Kollektiv zusammendenkt und die staatliche politische Zwangsgemeinschaft zusammen mit der trostlosen Figur, die er in der spielt, zu einer geistig begründeten, tief irgendwo im Inneren angesiedelten Lebenskultur verklärt. Die grenzt sich eben bloß nach außen von anderen nationalen Gebilden ab. Aber eben methodisch, nicht im Deuten auf Volksbrauchtum und Lederhose, und dann heißt es, dann hat man sie, die deutsche Identität. Das heißt nicht, dass die zweite Form desselben Fehlers, die dingliche Vorstellung von Deutsch, Speise, deswegen nicht auch ginge in diesem Zirkus oder glatt ausgestorben wäre. Das Argument, allzu heftige Berührung mit anderen Kulturkreisen, also Ausländern, hätte sehr zersetzende Wirkungen auf den Volkskörper, höflich gesagt auf die Identität der Deutschen, hat er erst jüngst ziemlich vielen demokratischen Wählern eingeleuchtet. Und der Kandidat, den man demnächst hier als Oberbürgermeister wählen soll, der hat sich vorgestellt mit der Bemerkung, dass er das kulturelle Mischmasch auf deutschem Boden nicht mag. Worin die deutsche Identität allerdings bestehen soll, hat er auch nicht verraten und in dem Sinn auch nicht mehr gebracht, als die Beschwörung der Vorstellung, es gäbe sowas wie die Methode, deutsch zu sein. Der demokratische Regelfall ist also sowas wie die programmatische Affirmierung der eigenen Borniertheit, die in der kulturellen Identität versenkt sei. Und daraus erwächst dann prompt der dauerhafte Auftrag zu bestimmen, worin genau diese Determination dann liegt. Das ist die Suche, die Ermittlung von typisch kulturellen Deutschen, und herauskommen lauter mögliche Deutungsweisen des kulturdeutschen Inhalts, von dem man sich selbst als abgeleitet, als Teil eingeordnet und so weiter versteht. Und das ist schon wieder das nächste unendliche Geschäft im Denken. Wie vorhin beim Sinn als Prinzip des Sinnsuchens, bei der Form des Geistes, der sich freiheitlich borniert, so soll auch hier kurz ein Fehler oder das Prinzip, falsch zu denken, zur Sprache kommen, mit dem in der Germanistik Theorien der Erklärung von Literatur gebaut werden. Der Fehler hier, die Vorstellung von der Determiniertheit des Geistes, hat in dieser Wissenschaft sehr viele Formen. Eine davon ist die beliebte Fassung der Determinationsidee als Frage: Wovon ist denn der Dichter Ausdruck? Antwort: Von seiner Zeit. Dabei passiert notorisch, das ist Ausgangspunkt, die Verwechslung von Erfahrungen, von möglichen Erfahrungen, die einer macht, mit der Philosophie, die er sich über diese Erfahrungen macht, wenn er zu Feder greift und dichtet. Das Ergebnis ist, dass erstens nichts von beiden Seiten als das gedacht wird, was es ist, weder das, was in die Zeit fällt, die Praxis, die Objektivität, die es gibt, noch der Gedanke, den der Dichter sich macht, weil eben beides bloß zählt als Beleg für die Vorstellung der Determiniertheit des Geistes. Dazu wird zweitens all das, was unter Zeit fällt, umfrisiert zu einer Tendenz des Denkens, von der dann, dritter und letzter Punkt, der Dichter Niederschlag und also Ausdruck ist. Er sagt es einfach, da gibt es ja auch nichts zu begründen, weil aus dem Wiener Kongress man den Selbstmord eines Dichters nicht erklärt. Er stellt einfach das hintereinander. Das war die erste Abteilung, die Determination ist klar, der Dichter ist bestimmt von. Welcher Dichter nun bestimmt ist, wie bestimmt, ist wurscht, Hauptsache bestimmt. Er fährt unmittelbar weiter. Natürlich gibt es genügend Gegenbeispiele des dialektischen Umschlages. Diesen Zeitbewusstsein, also man erinnere sich, Selbstmord, Melancholikus, keine Lust auf gar nichts und so, diesen Zeitbewusstsein entspricht Jugendlichkeitskult auf der anderen Seite, Revolutionalismus, den alten Vater totschlagen und den Totenkopf als Kopfkissen benutzen. Es kommt in einer Vorlesung. Ich will das bisherige, die beiden Kapitel Freiheit der Kultur und Determinismus der Kultur zusammenfassen. Die Kultur im Zeichen der Freiheit war vorhin bestimmt worden als Herrschaftsideologie, als die Ideologie einer frei vollzogenen Unterwerfung unter geltende Sachgesetzlichkeiten. Was die sind, ein Urteil über ihre Qualität, die Angabe eines Grundes aller vorgefundenen Notwendigkeiten und Zwänge, das fällt gänzlich außerhalb dieses Denkens. Das befasst sich völlig losgelöst von Objektivität, wesentlich mit sich selbst, das heißt den Schwierigkeiten, zu einem geglaubten Sinn von allem vorzustoßen. Hier beim zweiten Punkt, dem Gedanken an die kulturelle Identität, ist es wieder eine Herrschaftsideologie. Insofern sich das Denken, das Leben, das Tun und Lassen schlechthin alles, was so das eigene Machen auszeichnet, betreffend das Subjekt sich ideell aufgibt und sich geistig in ein tatsächlich vorhandenes weltgeschichtliches Subjekt einordnet, nämlich in das Staatswesen, das es gibt. Das wird im Zusammendenken von Deutsch und Kultur gewissermaßen zum Fetisch der Vorstellung einer übergeordneten Identität. In der Freiheit der Kultur, in den spinösen Schleifen, in denen sich der Geist jenseits aller praktisch eingerichteten Zwänge sich auf die Suche nach dem Sinn macht, denkt er sich in eine ideelle Weltenordnung hinein, indem er sie sich erfindet. Das ist Sinn und die Suche nach ihm. Er kreist so gewissermaßen in einem ganzen Pluralismus von Weltanschauungen in demselben geistigen Bedürfnis herum, dass die schlichte Religion, der Glaube an Gott, in Reinform befriedigt. Insofern ist, was in diese Freiheit der Kultur fällt, dies die Form, in der die demokratischen, so heißen sie dann, Kinder der Aufklärung, den Inhalt reproduzieren, das heißt fortführen und ständig erneuern, den die Väter der Aufklärung im Pathos von vor 250 Jahren geistige Unmündigkeit geheißen haben und glatt abschaffen wollten. Kultur ist säkularisierte Religion. Und im Denken dieser Kultur an ihre eigene Determiniertheit unter den Titeln kulturelle Identität, nationale Identität, ist beinahe so, als ob die Kultur die Verweltlichung ihrer Religiosität eigens zum Gegenstand machte. Hier kreist sie um den Staat, den höchst realen Macher der Ordnung, die es gibt, allerdings in der verwandelten Form eines geistigen Prinzips, das präzise zu bestimmen gar nicht geht, dem aber als übergeordneter und bestimmender Identität des eigenen Denkens genau so der Hof gemacht wird. Zweitens, wie vorhin beim Protest gegen den schwarzen Pfeiler auf Rushdie, die Freiheit der Kultur, so wird auch der Titel der kulturellen Identität wieder zum ideellen Auftraggeber der Politik. Er ist ja, wie vorhin gesagt, vom Begriff her ein nationalistischer Ausgrenzungsgedanke. Die Idee des Behauptens und Bewahrens dieser übergeordneten Identität, was immer sie sein mag, gegen Fremdes, nicht Zugehöriges, Ausländisches. Und wenn heute die deutsche kulturelle Identität multikulturell heißt, dann ist dies bloß eine opportunistische Schleife desselben Ausgrenzungsstandpunkts. Der Kulturstandpunkt reflektiert darin, dass von der Politik heute Abgrenzung, nicht Abgrenzung, sondern Eingrenzung genannt wird. Er hat mitbekommen, dass die Leitlinie des deutschen Nationalismus nach außen eben nicht aktuell Deutschland vor heißt, sondern beispielsweise Europa. Und macht eben auf seine Weise die Wendung des deutschen Imperialismus mit. So pflegt die Kultur in ihrer Idee den internationalistischen Vergleich getreu nach den Richtlinien, die die politischen Macher des Imperialismus zum Wohl der deutschen Nation für völlig erachten. Und das Bewusstsein, in jedem Fall zur richtigen Nation zu gehören, kommt eben gegenwärtig mit internationalistischer Toleranz daher. Deutsch zu sein gestattet durchaus multikulturelle Vielfalt, und das ist genau eben dann und deswegen der Fall, weil der deutsche Nationalismus europäisch supranational ist. Es ist nichts als eine politisch gefärbte Parteinahme in Sachen Repräsentation der deutschen Nation, wenn der Bürgermeister, von dem vorhin die Rede war, der Haupt, unglaublich viel Wert darauf legt, dass Frankfurt eine europäische Heimatstadt wird, durch die sowas weht wie weltoffener, kosmopolitischer Geist und nicht der nationalistische Mief von Provinzialismus. Vom Goethe-Denkmal dort oder von sonst einem Kulturgut hat er das bestimmt nicht herausinterpretiert, das geht ja nicht. Und auch nicht von den Ausländern, die dort rumlaufen und die vom deutschen Geschäftsverkehr nach alle Welt dorthin verschlagen worden sind. Es ist eine politische Parteinahme, aber kaum vollzogen. Und die Kultur der Deutschen heißt wegen des deutschen Supranationalismus multikulturell. Verschwindet sie, und das Politische, das zieht sich ganz auf den Schein zusammen, bloß im Charakter der Kultur ihren letzten Grund zu haben. Nochmal, nichts in Frankfurt oder sonst irgendwo. Kein Denkmal, kein Geburtshaus, keine Oper oder sonst was, mit dem man auf das man mit dem Titel kulturelle Identität deuten könnte, gibt irgendwas her für den Inhalt dieser Vorstellung. Was aus der wird, entscheidet sich bloß an dem Interesse, dem politischen deutschen Nationalismus seiner Konjunktur getreu, die fälligen Richtlinien der Sinngebung dieser leeren Hülse abzulauschen. Dann heißt sie multikulturell, kriegt ein Referat spendiert, darf Angelegenheiten betreuen, und der Schein ist komplett, dass die Politik diesem hohen geistigen Herkunftsgrund schwer verpflichtet wäre. Dann ist wieder derselbe Purzelbaum wie vorhin bei dieser Wilms passiert. Die Idee wird erfunden, Politik sei dem Titel kultureller Identität verpflichtet. Dann wird die Politik beispielsweise in so süßen Dingen wie Ausländergesetzgebung, wo sie nach den politischen Direktiven und sonst nicht, nach sonst keinen den Umgang mit dem Ausländervolk regelt, kritisch vom Kulturstandpunkt an diesen hineingesehenen Auftrag erinnert. Und dann gibt sich zu guter Letzt die Politik auch noch beflissen, ehrt sich um die Kultur und bespricht oder problematisiert sich als einen einzigen Dienst an dieser Fiktion. Wie werden wir mit unserer Politik den Erfordernissen der Identität der Deutschen gerecht? Zum Abschluss, zum kurzen Abschluss, das dritte Kulturgut, der Bundespräsident mit zwei Zitaten. Soweit in Germanistikvorlesungen, in Feuilletons oder in Kulturbetrachtungen anderer Art. Die Überlegung vorkommt, dieses Trumkultur, das Gemälde, das Gedicht, die Musik ist Ausdruck ihrer Zeit. Müsste genau genommen jeder Künstler beleidigt sein. Er müsste noch, bevor das, was du zum zum nationalen Identitätsfinden und Bestimmen gesagt hat. Er müsste noch viel eher aufhorchen, müsste sagen, was bloß das soll ich gewesen sein. Nur das, ich, ein Geschöpf, ein Produkt, mein Werk, meine Schöpfung, bloß Ausdruck meiner Zeit, so ungefähr wie ich konnte gar nicht anders. Ich bin bloß die Fußnote zu den wirklich geltenden Zwecken. Ich bin bloß das Anhängsel zu den Anliegen, die tatsächlich auf der Welt eine Rolle spielen. Gut, die vergangenen Dichter, Musikanten können nicht mehr sich wehren gegen diesen Vorwurf. Die heutigen aber, so habe ich dich in dem Punkt nationale Identität in Sachen Kultur verstanden, die heutigen aber nehmen das Ding nicht nur als Kompliment, sondern sie freuen sich über die Verhältnisbestimmung, die ihnen da verabreicht wird, so sehr, dass sie die Verhältnisbestimmung, ich stehe zu den Belangen der Nation, tatsächlich so, dass ich sie am würdigsten vertrete. Dazu noch ein paar Anmerkungen. Ich meine, auf den ganzen Schwindel mit es gibt eine deutsche Kultur fallen die Leute ja nicht rein, deswegen, weil sie die Kulturgeschichte wurscht in welcher Sparte studiert haben. Dann müssten sie ja was ganz anderes bemerken, dass jeder deutsche Romantiker einfach 5 Jahre später jeden Französischen abgeschrieben hat. Jeder Französische seine paar Einfälle samt Versmaß von einem Italiener, die Südländer sind bei der Frage immer ein bisschen eher dran gewesen, von einem Italiener abgekupfert hat. Die ganze Gliederung der Literaturepochen, der Musikepochen, überall derselbe Mist. Ein Imitationstrieb zwischen den Nationalitäten, dass man sich wirklich fragt, na, das soll es sein, nichts Eigenständiges. Ich glaube, der Fehler fängt vorher an, nämlich in der Bestimmung, die nicht die der Kultur ist, da meine ich schon, dass deine die ist. Nein, in der Bestimmung der Kultur als überhaupt das Zeichen, wozu es eine Nation, eine Epoche, ein Mensch, ein Individuum gebracht hat. Wenn was Kulturelles zum Maßstab erhoben wird, wenn so getan wird, als wäre eine geistige Auffassung, ein Gedicht, ein Kontrapunkt in der Musik, ein Tupfer auf einem Gemälde, als wäre das der Sinn einer Zeit von irgendwas, so ungefähr das Maßgebliche, das waren die Ideen, von denen sich alles andere quasi ableitet, dann ist der Fehler zum Nationalismus in der Kultur schon vorgezeichnet. Wurst, ob man jetzt an der Kultur als Schaffender selber beteiligt ist oder ob man als Interpret an ihrer Einordnung mitwirkt. Der Witz ist immer der, das Quid pro Quo, das am Anfang steht, diese bodenlose Verwechslung in den Ideen von einem Dichter, von einem Denker, von einem Modernen meinetwegen auch, zeigt sich, worum es heutzutage geht. In solchen Behauptungen ist der Grundfehler aller Kulturbetrachtung und Beurteilung angelegt. Da meine ich die schlichte Bestimmung eines üblichen Idealismus. Erster Teil seiner Widerlegung. Es glauben nur die Kulturfritzen selber. Zweite Bestimmung meiner Überlegung. Der Glaube wird umso mehr befestigt und hat überhaupt bloß sein Recht darin, dass ihnen Recht gegeben wird. Und zwar von denen, die Interessen haben, die gültig sind. Es scheint etwas Herrliches für jemand, der sich über die europäische Währungsreform mit anderen Nationalisten, die am Ruder sind, streitet, zu sein, so zu tun, als ging es um so ähnliche Ideen, wie die damals Karl der Große im Karolingerreich vor sich gehabt hat. Solche Lügen werden tagtäglich zu Protokoll gegeben. Es scheint, als ob es einen Nutzen hätte, Wenn die Bestimmung der Kultur als Leitlinienfinder, als Richtungskompetenz des wirklichen Geschehens auf der Welt vorkommt und die wirklichen mit Richtlinienkompetenz ausgestatteten Figuren und Instanzen sich auf die Kultur berufen können. Ich will es mal anders ausdrücken. Alles in der Kultur, vom Gedicht bis zur Note in der Musik, wird einerseits als Ausdruck, andererseits als maßgeblich, linienspendend behandelt. Das ist der einen Seite nach unglaubwürdig vorgeschoben. Da ist schon in den beiden Kapiteln des Beispiels Erläuterns einiges geleistet worden. Unglaubwürdig vorgeschoben. Das wäre aber nur zu tun, das zu beweisen, das zu zeigen, wenn man mindestens, wie im Referat geschehen, sich die Sache mal anguckt. Es scheinen alle Leute zufrieden zu sein mit dem von den kulturellen wie von den wirklichen maßgeblichen Kräften in der Welt aufgemachten Verhältnis unter sich. Das Vorgeschobene ist deswegen so glaubwürdig, weil sich beide Seiten gefallen lassen und beide Seiten angelegen sein lassen. Nationaler Geist, was heißt das? Naja, das heißt halt, Geist ist sowieso gut. Wenn der Inhalt auch noch von der Ehre der Nation zeugt, wenn es noch ein Hammer ist, dass Goethe ein Deutscher war, dass Beethoven einer war, wenn es quasi das, was die gekonnt haben, die Typen, der Nation als Gütesiegel taugt, dass sie sowas in ihrer Tradition hat, nur so geht die Rechnung auf. Nie wieder aufgehen würde sie. Wenn sich jemand daran macht und prüft die Leistungen der einen wie der anderen Seite, da meine ich die Leistungen der kulturellen, der Kulturschaffenden und die Leistungen der wirklichen, weltlichen Instanzen, die mächtig sind, was haben sie angestellt und kommt dann drauf, sie haben beide Seiten, haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Wenn natürlich die kulturellen Figuren selber darauf dringen, dieses ihnen von Interpreten angedichtete Verhältnis von sich aus wahrzumachen, dann dichten sie Nationalhymnen und Schlimmeres. Dann ist in den Gedanken, in den sinnstiftenden Werken einfach das Verhältnis der ganze Inhalt. Dann ist die Größe der eigenen Dichter- und Denkerleistung, der philosophischen, soziologischen und sonst wie Leistung, ist eigentlich der, dass es ein Beitrag zum Stoff ist. Ich sage das deswegen, weil seltsamerweise Leute, die Abendländler waren, wie es nicht besser geht, ab 1933, nachdem bestimmte politische Richtlinien ergangen sind, auch an die Universitäten, auch an die kunsthistorischen Seminare, auch an die philosophischen Seminare, kein Problem damit gehabt haben, alles völkisch zu sehen. Es war ja nicht bloß ein Zwang zum Aufgeben des einen oder anderen Gesichtspunkts, sondern auch eine Ehre für diese Abteilung in Kulturschaffende, dass das Relative, ihr Dienstverhältnis zum aktuell gültigen Staatszweck so etwas wie eine Aufwertung bedeutet hat, nämlich die Aufwertung einer praktischen Wichtigkeit, einer erzieherischen Aufgabe in den Institutionen der Bildung. Wer hat da kein Problem damit? Nur einer, der sein ganzes Treiben schon von vornherein in dem Sinn missversteht, bei seinem Dichten und Trachten, bei seinem Komponieren und Malen, bei seinem Skulpturen verfertigen, dass er damit einen Dienst an der Zeit, an den gültigen Interessen, an den Notwendigkeiten der Zeit verrichtet. Nur dann geht der Übergang so bruchlos, dass sich unter den Wissenschaftlern, die vor 33 Lehrstühle hatten, knappe 3,5 gefunden haben, die hinterher aufgejault haben und die dann auch erledigt worden sind. Nochmal zum Nationalismus. Es ist aber nur zur Auflockerung, weil dann wieder dieser trostlose Mann von Weizsäcker kommt. Er ist eben der Zusammenschluss von Kultur und Politik in einer Person. Und darüber geht es todsicher, wenn der den dann erklärt. Und er ist auch das Symbol dafür, dass alle Kulturschaffenden, genauso wie alle politisch denkenden, berechnenden Typen dieses Landes, auf den Zusammenschluss, wurscht wie gewaltsam, geistig gewaltsam meine ich da jetzt, er auch stattfinden möge, sauscharf sind. Beide Seiten scheinen da ihr Herzblut reinzulegen. Im Anschluss an das vorhergehende Zitat, was die Amis da auf ihre Zettel geschrieben haben und auf ihre Transparente. Read books, publish books, sell books, buy books und so weiter. Vor diesem Maßstab wäre natürlich die Russen ein freies Volk. Das sind sie sonst nach amerikanischen Maßstäben nicht. Vor diesem Maßstab aber, da haben sich die Amis ein bisschen vertan, da haben sie was übersehen in ihren Parolen, bloß wegen dem blöden Rushdie. Vor diesem Maßstab sind die Russen ein äußerst freies Volk. Sie publishen Books, sie sellen sie, sie reden sie. Das tun die tatsächlich. Was erfährt man hierzulande über den Dichter mit der höchsten Auflage in der Sowjetunion? Mit Verlaub, es ist kein moderner, nicht dieser mit Dr. Zhivago und so weiter. Der kriegt schon auch seine Auflagen und der wird auch verkauft und so fort. Nein, das ist immer noch Puschkin. Das ist ein Lyriker. Es ist der größte russische Dichter. Er soll dem russischen Empfinden, auch dem russischen Empfinden seiner Zeit, am meisten Ausdruck verliehen haben. So sehr, dass noch die Russen der heutigen Zeit immer noch den meisten Ausdruck in ihm finden. Schon dieser Widerspruch beunruhigt in Russland keine Sau. Da ist mir gerade eine gute Nachdichtung von Puschkin in die Hände gefallen und die will ich mal zum Besten geben und interpretieren. Inwiefern ist es russisch, ist die eine Frage. Inwiefern ist es eine Kulturleistung, ohne die wir alle ärmer wären? Inwiefern regt der Mann zum Denken an? Was ist groß daran? All diese Fragen, die immerzu bei der Betrachtung von Kulturleistungen beantwortet werden, will ich hier endgültig einmal für sinnlos erklären. 1832 dichtet der gute Mann Folgendes. Nein, teuer ist mir nicht die wilde Lust des Leibes. Der trunkene Genuss, der Rausch des jungen Weibes. Nicht der Bacchantin Wut ihr Rasen, ihr Gekeuch, wenn sie in meinem Arm sich winden, schlangengleich, in weher Küsse Sturm mit heißer Zärtlichkeit die letzten Zuckungen hervorlockt vor der Zeit. Erste Bemerkung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es kapiert habt. Es geht um eine allgemeine Erfahrung der Ejaculatio Precox, als Mediziner. Der erste Befund ist natürlich, hier ist weder was Großes noch was Russisches aufgeschrieben, sondern eine sehr allgemeine Erfahrung, an der sich der eine oder der andere stört oder auch nicht. Aber Dichter können ja über nichts ihr Schnauze halten. Also ich stelle, wenn einer etwas weiß, soll er was feststellen, ob das russisch ist. Ich kann ihm sogar noch eines mit auf den Weg geben. Das Versmaß, ja? Das sind sechsfüßige Janken, das muss man sich mal vorstellen. Das haben die Franzosen, ehe sie der Puschkin studiert hat, als Alexandriner allgemein bekannt, nichts gegen dich jetzt, ja? Als Alexandriner, ja, haben sie das als ziemlich trockenes Versmaß gegeißelt. Und da hat es der Puschkin übernommen und hat seinen ganzen Eros, so läuft die offizielle Interpretation, seinen ganzen Eros in dieses trockene, also wo es das so feucht zu wird, in dieses trockene Versmaß gegossen. Was würde uns fehlen, wenn dieses Gedicht nicht auf die Welt gekommen wäre? Kultur. Um das mal klar zu machen, die andere Seite noch zu betonen. Die politische Opportunitätsrechnung zwischen wirklich setzenden Kräften, zielsetzenden Kräften, mit Gewalt regierenden, um Geld feilschenden Kräften auf der Welt. Das opportunistische Verhältnis zwischen denen und denen, erste Bestimmung, die Dichter können nicht die Schnauze halten. Wenn sie sie aufmachen, dann nur in mindestens sechsfüßigen Janken. Ja klar, da sind sie unterschieden vom Rest der Welt. Was tun sie im Alexandriner Versmaß? Sie sagen Erfahrungen her, eben in dem Versmaß natürlich, die ziemlich allgemein sind. Es ist gar nichts extra. Wenn es aber solche allgemeinen Erfahrungen sind, ist Dichtung dann hier überflüssig. Ist es in ein Raisonnement über irgendwas, das das Vernunft suggeriert, das Vernunft verrät? Nichts. Es ist bloß das Ausplappern des eigenen Gefühls zu dem Zwecke, dass andere, die vielleicht auch schon mal sowas erlebt und gefühlt haben, dass andere diskutieren. Das Einzige, was an Genuss diesem Zeug abzugewinnen ist, und ist klar, ich will jetzt hier keine Kasperle-Artes-Vorstellung geben, ich will hier mit Puschkin nur andeuten, es ginge leicht zu machen, von Puschkin, Shakespeare, Schiller, Goethe und so weiter alles runterzurappeln und zu beweisen, das eine, was man an Genuss dieser Dichtung haben kann, das ist, sie in ihrer Zielsetzung und in ihrer Durchführung der Lächerlichkeit preisgeben. Sie so zu genießen, dass man merkt, in dem, was man erfährt, worum es dem dann gegangen ist und welche Eitelkeit dem Bedürfnis innewohnt, ein Versmaß für die billigen Gefühle zu finden. Wenn Sie zufällig auch mal was Richtiges erraten, wenn Sie mal was bemerkt haben, ein guter Gedanke vorkommt, dann nimmt man den mit und merkt sich ihn. Aber sonst ist doch das nicht das, was als Kunstgenuss, als Kulturgenuss verschrien ist. Wurst, ob jetzt einer in die Oper in München geht oder sonst wohin. Das in das Zeug sich versenken soll doch die eigentliche Leistung der Teilhabe an Kultur sein. Das quasi sich wesensgleich mit den Kulturschaffenden fühlen. Also Beethoven hat seine erste Sinfonie mit einem Septakkord angefangen. War das vorher schon mal? Wahnsinn. Ja, was ist jetzt das extra dann? Es ist nicht die Stellung des mir gefällt das, sondern es ist die Stellung der elitären Teilhabe daran. Gegen die will ich hier noch was sagen, weil sie die ergänzende Seite zu dem im Referat Gesagten ist, die ergänzende Seite zu der echt politischen Opportunitätsschiene aller Kultur, von den Babyloniern bis heute. Es ist das, was bei Individuen verfängt, die meinen, sie hätten, wenn sie ein paar Bücher vor sich haben, in der Einfühlsamkeit so etwas wie Exklusivität des Verständnisses, was anderen nicht gegeben ist, auf ihrer Seite. Das sind Leute, die rennen in die Oper und meinen, sie hätten sie kapiert, die am Nebentisch hinterher im teuren Lokal, aber nicht. Mehr ist es nicht. Denn was zu erklären ist an dem Zeug, das hätten wir als Marxisten, wenn wir uns Zeit nehmen würden dazu, oder einfach rückblickend auf das eigene verdoofte Studium, das hätten wir so schnell beieinander, worum es da geht. Das will aber keiner. Es ist also die Seite der Kultur explizit als Aufforderung an die Elite, als Scheidungskriterium zwischen Leuten, die elitär sind und nicht elitär sind. Insofern halte ich immer noch für die beste Erklärung der Germanistik einen Witz, den ich jetzt endlich mal öffentlich mache. Und der geht so, was ist der Unterschied zwischen lyrisch, romantisch, logisch und tragisch? Hört auf jeder, weiß ich nicht, wie ist er denn? Und dann kommt aus Volkes Munde das Gedicht, zwei Mädchen gingen hochbeglückt. Das ist lyrisch. Durch einen Sommergarten, das ist romantisch. Die eine wurde gleich gefickt, das ist logisch. Die andere musste warten, das ist tragisch. Und jeder, der Germanistik studiert, möge sich einmal die Interpretationen heutiger und älterer Germanisten anschauen, ob irgendein Jota diese Wissenschaft von der Zielbestimmung dieses Witzes abweicht. In keinem Jota. So geht der ganze Wissenschaft. Nur nochmal als Ergänzung, es gibt ein explizites Wechselverhältnis von Opportunismen zwischen Macht und Geist. Die wohnt der Kultur innen. Zweitens gibt es ein Wechselverhältnis. Jetzt kommt wieder der Feminismus, oder was? Zweitens gibt es ein Wechselverhältnis zwischen Macht und Geist, das funktioniert nicht über die Schiene zur Politik, zur öffentlichen Auftragslage, politisch oder welthistorisch oder kriegerisch und sowas, sondern das funktioniert über die Einvernahme von Individuen, die ihren Geschmack nicht mehr selbst bestimmen wollen, nicht mehr definieren wollen, die nichts mehr prüfen, was an Kunstwerken auf sie zukommt und dann entweder einfach sich das gefallen lassen oder nicht, sondern die wegen dem schlichten Argument der Teilhabe an Kultur auch schon alles gut finden und insbesondere deswegen, weil sie ja dann beim Guten dabei sind. Das ist ein Psychologismus, der ist allgemein verbreitet, insbesondere in höheren Schichten. Ja, das wollte ich noch als Zwischenergebnis, bevor der weiterkommt, anmerken. Die deutschen Schriftsteller haben sich den Weizsäcker als Festredner für eine PEN-Versammlung eingeladen. Und er hat ihnen auf seine Art und Weise mitgeteilt, worin der Auftrag der deutschen Kultur steht, liegt und die haben applaudiert, waren begeistert, von dem obersten Mann geehrt zu werden. Und in ihrem Hochhalten der Freiheit und ihrer ganzen Feinsinnigkeit ist das folgende Zitat nicht im Mindesten beleidigt. Der Weizsack sagt, jedes Volk geht seinen eigenen Weg, geprägt von seinen Eigenarten und Überlieferungen. Für mein Volk kann ich mir nicht denken, dass der freie Geist eine andere politische Gestalt erstreben könnte und schützen und bewahren wollte als diejenige demokratischer Freiheit. Die Botschaft ist nicht schwer rauszuhören, auch nicht besonders fein. Aber ein paar Feinheiten, auf die will ich noch hinweisen. Die Vorstellung, mit der er anfängt, vom deutschen Volk und seinem Weg, ist völkisch. Das heißt, Weizsäcker denkt unter Abstraktion, unter radikalem Absehen von allem Unterschieden und Gegensätzen, die es zwischen Herrschaft des Staates und den Untertanen gibt, zwischen Zwecken, die Politik gültig macht, in die Welt setzt und der Gewalt, die andere dazu kommandiert, denen zu gehorchen. Auch unter Abstraktion von allen Unterschieden und Gegensätzen, die die Volksmasse, die Mitglieder der Untertanen, so auszutragen haben. Der Weizsäcker denkt, die leere Gemeinsamkeit Nation, Deutsch, ein ganz großes Wir. Von der ist die Rede, dass sie einen eigenen Weg geht. Dessen Eigenheit besteht wesentlich darin, dass sie ihn schon immer gegangen ist. Geprägt von seinen Eigenarten und Überlieferungen. Dumpf, bewusstlos, zwecklos, vollzieht sich an dem deutschen Volk ein Gesetz mit dem Inhalt, dass es ewig so weitergeht wie bisher. Das ist die höchst intelligente Anschauung, dass von der Völkerwanderung bis zum Stau auf der Autobahn ein einziger deutscher Weg führt. Das ist, deshalb habe ich es rausgesucht, ein Anwendungsfall von dem, was ich vorhin versucht habe, unter dem Titel kultureller Identität zu erläutern. Da war ja das erste Argument, dass von so manchen Gewohnheiten, die so manche an sich aufweisen, auf ein dahinterliegendes Gesetz geschlossen wird und ein höheres Muss all dieses Treibens imaginiert wird. Der zweite Satz: Für mein Volk kann ich mir nicht denken, dass der freie Geist eine andere politische Gewalt erstreben könnte und schützen und bewahren wollte als diejenige demokratischer Freiheit. Der ist noch intelligenter, weil er die Idiotie des ersten Satzes ins Extrem fasst. Der Weizsäcker bespricht erstens sich, seinen Geist und Verstand, dann aber zweitens auch den freien Geist überhaupt und den Willen, zu dem er sich entschließt. Und Zitat heißt: Ich kann nicht anders denken, der Geist kann gar nicht anders wollen, als einen einzigen Ausfluss dieser vorgestellten deutschen Urdetermination. Und plötzlich findet man sich bei einem Riesen-Hurra für die Demokratie wieder, die es nun wirklich gibt. Der Wille zum Staat von heute liegt den Deutschen schon von Haus aus, weil wir Kultur determiniert im Blut. Und diese Bestimmung ist haarscharf dasselbe wie all das, was man sich zu geistiger Freiheit denken soll. Es ist eine in sich ziemlich hermetisch abgeriegelte Dummheit, die gewissermaßen das völkische Reden nach 33 bis 45 lässig versöhnt mit der nicht minder völkischen Idee, wenn heute Demokraten über die Freiheit reden. Dann hält man dem Weizsäcker seiner Vorstellung von dieser althergebrachten Geprägtheit, Germania, Goethe, Genscher, Made in Germany, alles ein Weg, ein deutscher Pfad, da vollzieht sich ein deutsches Schicksal. Einfach mal bloß entgegen, ob das nicht ein wenig Deutschtümelei wäre, nicht ein wenig anrüchig, dann würde womöglich der Weizsäcker oder Theoretiker dieser Art das erledigen mit dem Deuter darauf, dass er doch gar nicht vom völkischen Ideal geredet hätte, sondern vom freien Geist. Der freie Geist steht gewissermaßen als Schlupfloch, wenn man diese Vorstellung vom Volk und seinem Gang auf das verpflichten wollte, ob dem mit ihr sowas wirklich gesagt sei, wie das Deutsche als die letzte Herkunftsquelle allen Denkens, allen Treibens, da würde man hören, nein, es ist die Freiheit des Geistes. Will man jetzt aber von diesem freien Geist, von den Kulturtreibern, die ihn da verwalten, mal sowas Lohnenswertes erfahren, wie Auskünfte über die politische Welt, in der man so lebt, über die Grundlagen der politischen Ordnung, die einem diese Freiheit spendiert, nimmt man ihn also tatsächlich als Freiheit, da heißt die Auflösung von Weizsäcker, sowas ist todsicher von diesem Geist nicht zu erwarten. Der freie Geist ist nicht aus auf Objektivität, sondern auf Affirmation, auf Parteilichkeit pur. Und das liegt gar nicht an den Inhalten seines Gedankens, sondern, Rückfall auf den Ausgangspunkt, das liegt daran, dass der Geist deutsch denkt. Der Weizsäcker weiß todsicher nicht, wie Kultur geht. Er macht ja im Wesentlichen 10 Fehler in 2 Sätzen. Aber worauf sie im Prinzip hinausläuft, weiß er dem Ideal nach offensichtlich ganz genau. Und die freien deutschen Schriftsteller und Kulturschaffende offensichtlich auch, weil ausgepfiffen oder hinausgeworfen haben sie ihn nicht. Auch kein Skandal hat die zweite Kulturleistung dieses Mannes hervorgerufen, die ich noch kurz erwähnen will, seine Bezugnahme auf die Vorkommnisse in China. Der Weizsäcker ist total weg von dem leisten Versuch, irgendwie eine Meinung zu äußern, ein Urteil zu fassen, überhaupt den Gedanken daran zu fassen, ja, was mag denn diesen chinesischen Staat umgetrieben haben, als er sich zu diesem Einsatz von Gewalt entschloss. Der Weizsäcker stößt sich offensichtlich an dieser Gewaltmaßnahme des chinesischen Staates bloß wie. Der hält sie für einen ausgemachten Gegensatz zur Kulturtradition der Chinesen. Der geht also davon aus, dass die in ihrer 3000-jährigen Geschichte eine einzige gewaltlose Idylle hatten. Es ist ein enorm brutales Ignorieren, ein schlichtes Absehen davon, dass auch die Kultur der Chinesen wie jede auf einem Boden gediehen ist, der wesentlich von staatlicher Gewalt, deren Händel, Kriegereien, Auseinandersetzung der Machthaber geprägt war. Und über die Konjunkturen der chinesischen Barbareien in Sachen Herrschaft und Knechtschaft, da bräuchte der gute Mann bloß in den Blitz zu gucken. Zweitens könnte er auch bei einigen Bestandteilen dieser hochgelobten chinesischen Kultur auch noch darauf kommen, dass zwischen Kultur und Gewalt beileibe kein Gegensatz besteht. Zu den vornehmsten Kulturgütern dieser Chinesen gehört ja auch die Erfindung des Schießpulvers. Und die chinesische Mauer ist ja auch kein Landschaftsprogramm, sondern eine Maßnahme des Kriegshandwerks. Drittens macht diese Dummheit des Kulturliebhabers Weizsäckers den Opportunismus des Politikers Weizsäckers deutlich. Denn der will die Gewalt in China überhaupt erst entdecken und lässt sie deswegen an seinen kulturmoralischen Maßstäben scheitern, weil ihm dieselbe Gewalt, die vorher in China Staatspolitik gemacht hat, in und mit ihrer Politik sehr gepasst hat. Einen Rückfall in Barbarei, einen Bruch mit diesen edlen kulturmäßigen Traditionen, bezeugt sein moralisches Deuten auf Gewalt bloß, weil ein Weizsäcker sie ohnehin, die Gewalt des Staates, sie ohnehin bloß vom Standpunkt ihrer politischen Brauchbarkeit für das politische Interesse zur Kenntnis nimmt, das er vertritt. Wenn es von diesem Interessenstandpunkt aus Stellung zu nehmen gilt und mit dem Titel Menschenrecht Einmischung angesagt ist, entdeckt er die Gewalt überhaupt erst und zuckt schaudernd vor ihr zurück. Wobei auffällt, dass sich das Zucken auch ziemlich in Grenzen hält für diesen Mann mit Kultur, weil der ja davon ausgeht, dass ein Zuschlagen der Chinesen es deswegen nicht so recht gebracht hat, weil es im Gegensatz zu dem Umstand steht, dass die Chinesen schon ziemlich viel Vasen gebaut haben. Fertig ist diese Betrachtung einer Schlachterei vom Kulturstandpunkt aus. Es ist ein einzig zynisches Votum für die Anwendung von Gewalt, an der man sich nicht zu stören braucht, weil es sie einem recht macht. Und das war von dem höchsten Repräsentanten dieser deutschen Staatsgewalt auch nicht anders zu erwarten. Ich bin fertig, wenn es Fragen, Einwände oder sonst was gibt.